1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns wieder zur Stelle. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer dienstags offene Runde bei uns. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Ich bin gespannt. Zum Beispiel jetzt auf meine erste Anruferin, auf Sabrina. Und Sabrina ist 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Domian, Entschuldigung. Hallo Sabrina. Um was geht's bei dir? Und zwar habe ich mich verliebt, unglücklich, in den Freund bzw. in den Verlobten von meiner besten Freundin. Oh. Ja. Du hast gerade gesagt, ich habe mich glücklich verliebt. Unglücklich. Unglücklich. Ich würde sagen, glücklich passt ja nicht in der Konstellation. Nee. In den Verlobten der besten Freundin. Ja. Hammer. Und jetzt weiß ich halt nicht so ganz, was ich machen soll. Seit wann bist du verliebt? Seit anderthalb Jahren oder so stehe ich. Ach, so lange schon. Und ist das eine einseitige Sache oder habt ihr ein Verhältnis? Naja, leider noch nicht, ne? Weiß also, er von seinem Glück? Eigentlich auch nicht. Also ich ach so, du bist das natürlich immer schön an, aber... Ach so, das ist letztendlich, du bist ganz heimlich verliebt in ihn. Ja, ich kann ihm leider nicht hingehen und sagen, du, komm, lass uns mal in die Kiste oder so, oder ich stehe auf dich. Nein. Nee, ich meine, schließlich ist sie ja meine beste Freundin, also... Wie lange sind die beiden schon zusammen? Ich glaube, seit 4,5 oder 5 Jahren. Lange Zeit. Ja. Die sind ungefähr in deinem Alter, du bist 21? Genau, ich bin 21, sie ist auch 21, er ist 24. Mhm. Du bist aber solo. Ja. Ja. Extra für ihn. Kannst du dich erinnern, wann es Klick gemacht hat? Ja. Du kennst ihn ja dann schon länger. Ja, ich glaube, das war Silvester 2008. Mhm. Was war da? Naja, wir hatten halt gefeiert und dann hatten die beiden sich gestritten. Und dann habe ich mich halt um ihn gekümmert, weil ich halt auch verstanden habe, dass er sauer auf sie war. Mhm. Und dann war er halt so liebevoll zu mir und wir haben uns so schön unterhalten. Und da habe ich halt gemerkt, ja, das ist er, das ist der Richtige. So schnell kriegt man euch Mädchen. Man unterhält sich ein bisschen schön mit euch und schon seid ihr verliebt. Ach, nein, ja. So einfach ist es natürlich leider nicht. Nee, nicht immer. Nein, nicht immer. Oh, war ja. Du sprichst doch mit deiner besten Freundin, das macht man doch unter besten Freunden so, natürlich auch über die Beziehung. Ja. Kommst du dir da nicht ein bisschen komisch vor, wenn du mit ihr über ihn redest? Naja, ich sag mal so, mittlerweile bin ich da so ein bisschen mehr auf mich bezogen. Ne? Ich meine, ich guck mir jetzt das Elend von denen schon so lange mit an. Ah, es gibt ein Elend? Ja, die beiden sind ja nur am Streiten und deswegen, ach so. Ich hoffe ja schon, dass es bald vorbei ist. Ach, vielleicht habe ich dann ja eine Chance, deswegen schleime ich mich ja auch immer schön ein bei ihm. Die sind verlobt. Das heißt, da sind größere Pläne mal geschmiedet. Die sind ja schon ziemlich lang verlobt. Die haben ja auch ein Kind. Ach aber so. Ich glaube, dass nur das Kind die beiden zusammenhält, weil ich glaube, er hat schon gar keine Lust mehr. Wie alt ist das Kind? Die ist, ich glaube, 9, 10 Monate. Die ist noch sehr jung. Mhm. Ich glaube ja auch, dass es im Leben nicht nur so auf die Taten ankommt, sondern auch auf die Gedanken, die man hat. Kommst du dir nicht illoyal deiner Freundin gegenüber vor, jetzt schon auf dem Level, auf dem du dich jetzt befindest? Ja, es ist es ja. Ich sag mal so, ich habe ja noch ein bisschen Gewissen, habe ich ja schon noch. Ne? Ich meine, am Anfang war mir das natürlich total unangenehm und ich habe überlegt, soll ich jetzt den Kontakt meiden? Und wie eng ist diese Freundschaft zwischen dir und dem Mädel? Wir sind beste Freunde, die schon seit 7 Jahren. Also sie ist die Nummer 1 in deiner Freundschaftsliste? Ja. Mhm. Da ist ja für mich so die Regel, dass das komplett tabu ist, Partner von Freunden zu begehren. Naja, das ist ja bei Frauen eigentlich eher so, ne? Also unter Frauen kenne ich das ja so, aber ich sag mal so, ich habe ja lang genug verzichtet. Also was soll ich denn machen? Das sind menschliche Gefühle, die kann ich ja nicht unterdrücken. Naja. Ich träume fast jede Nacht von ihm und auch wenn ich mich selbst befriedige, ich denke immer nur an ihn. Mhm. Ich glaube auch, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, kann man das schwerlich unterdrücken. Am Anfang kann man das schon noch. Ja, am Anfang... Man muss nicht jeder Regung nachgehen, die man so im Herzen hat. Ich finde, da gibt es Grenzen. Das funkt halt immer so, habe ich das Gefühl. Na, wenn wir uns guten Tag sagen oder wenn wir nebeneinander sitzen, wenn wir zusammen was trinken, ja. Es ist einfach herrlich, es ist so schön. Nun bildet man sich als heimlich Verliebter natürlich auch sehr viel ein. Du weißt natürlich nicht, ob der in ähnlicher Weise für dich empfindet, sondern das kann ja sein, dass der dich einfach ganz okay findet oder nett findet und das war's. Ja, aber so oft, wie die beiden sich streiten und er kommt dann immer gleich zu mir und redet dann mit mir. Ja, vielleicht bist du der Redekumpel. Naja, gut. Weiß man ja nicht. Das weiß man nicht, das stimmt, aber... Weswegen streiten die denn? Er hat eine ganze Menge, wegen jedem, ich sag mal, Scheiß, so, ne? Mhm. Er sitzt zu viel am Computer und sie trifft sich zu oft mit ihren Freunden, er lässt den Müll immer liegen, sie kümmert sich nicht gut um ihr Kind, das ist so, die streiten sich wegen jedem Scheiß. Auf wessen Seite stehst du denn? Ja, also meistens dann doch auf seiner, ne? Wer hat denn recht? Er? Hat er wirklich recht oder stehst du nur auf seiner Seite, weil du scharf auf ihn bist? Naja, das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn ich bedenke, dass was für mich dabei rausspringen könnte, stehe ich natürlich grundsätzlich auf seiner Seite. Aber dann darfst du dich nicht mehr als Freundin dieser Frau sehen. Dann bist du keine Freundin mehr. Das ist eine verlogene Verbindung, die du da hast. Naja, aber sonst komme ich ja nicht an ihn ran. Du spielst dir doch absolut was vor. Da ist das schon der Wurm drin. Also ich hab's echt versucht zu unterbinden, weil ich mir gesagt habe, es ist meine beste Freundin. Aber ich meine, ich finde wirklich, dass sie ihn teilweise sehr schlecht behandelt. Sie macht ihn grundlos runter und... Okay, pass auf. Wenn du mir sagst, ich bin so gravierend verknallt, ich kann gar nichts anderes mehr denken. Ja. Und die Freundschaft ist mir irgendwie auch egal, so höre ich es heraus. Ja. So, dann fahr doch volle Kanne. Und naja, ich spiele mit offenen Karten. Da ist ja noch das Kind. Ich will ja nicht, dass sie dann am Ende ankommt, weil sie ist so ein leichter Psychopath. Ich habe keine Lust, dass sie mir dann was antut, weil sie sagt, dass ich sie auseinandergebracht hätte. Ich versuche ja schon so zu machen. Ich sage ja schon immer zu ihm, ja komm, trenn dich und so. Was wird denn sein, wenn die sich trennen? Dann bist du ja sowieso da. Ja. Ja. Dann kann ich ihn mir ja wegnehmen. Dann habe ich die beiden ja nicht auseinandergebracht. Aber glaubst du nicht, dass sie dann denkt, na, ob das nicht schon immer so war? Glaubst du, dass du da sauber rauskommst? Ich glaube es nicht. Sie hat ja keinen Verdacht. Aber dann kommt der Verdacht. Sie erzählt mir ja wirklich alles. Ne? Aber das ist das Gemeine. Ja, das ist das Gute. Nein, das ist das Gemeine. Du nutzt sie ja aus. Ja, muss ich doch. Nein, das musst du nicht. Doch, ganz wenn du mit offenen Karten, nein, wenn du mit offenen Karten spielst, dann ist das ein Risikospiel, ist mir völlig klar. Aber dann ist es zumindest ein ehrliches Spiel. So spielst du die gute Freundin, gibst ihr vielleicht sogar noch Ratschläge, die in Richtung Trennung gehen, mit dem Kalkül, dass du den Typ irgendwann kriegst. Das ist doch mies. Er ist doch mies. Ja, das habe ich mir am Anfang ja auch gedacht, aber mittlerweile, ich bin seit fast zwei Jahren. Bleibt mies. Ja, und? Mies bleibt mies. Um jeden Preis. Ja, dann spiel mit offenen Karten. Ich will sie aber schon noch ein bisschen warten lassen. Ich meine, sie tut ihm so viel an. Ganz ehrlich, sie muss auch mal leiden. Ach, was sind denn das für niedrige Gefühle? Also entweder geht es, wenn du mich überzeugst, dass es dir um deine Verliebtheit geht, so, dann will ich davon überzeugt sein. Wenn man wirklich irgendwann so groß verliebt ist, dann muss man das auch rauslassen. Aber dann lass es auch raus. Und mach nicht so komische Spielchen da. Ja, aber ich muss ja auch noch rausfinden, ob er mich wirklich auch will. Also ich habe schon das Gefühl, Du taktierst nur rum. Kannst du mir nicht irgendwie einen Tipp geben, wie ich rausfinden kann, dass er wirklich auch auf mich steht? Nee, den Tipp will ich dir gar nicht geben, weil ich dein Spiel scheiße finde, was du da im Moment machst. Ich respektiere deine Gefühle. Ja. So, aber dann handle auch entsprechend deiner Gefühle. Und sag ihm klar, was los ist. Sag ihm klar, was du fühlst für ihn. Soll ich ihr das auch sagen? Als zweites würde ich ihr das auch sagen, na klar. Musst du ihr sagen, geht ja gar nicht anders. Was ist, wenn er negativ darauf reagiert und sie mir dann die Freundschaft kündigt? Kein Risiko, kein Spaß. Dann hast du hochgepokert und hoch verloren. So ist es im Leben. Ja, das ist ja auch doof. Ja, das ist doof. Das ist doof. Alles auf einmal und schön an jeder Ecke kriegt man dich. Weißt du, ich appelliere einfach auch so an dein Fairnessgefühl. Das ist nicht fair, deine Freundin, was du da machst. Und so möchtest du. Das Leben ist hart, es ist nicht immer fair. Ja, das sind doch Sprüche. Möchtest du so behandelt werden? Nein. Möchtest du in einer solchen Situation von deiner besten Freundin so behandelt werden? Nein, natürlich nicht. Keiner von uns will das. Also darf man das selbst auch nicht so machen. Finde ich. Eine klare moralische Kategorie. Ja, aber wenn jeder nur an sich denkt, ist doch an jeden gedacht. Wenn jeder an sich denkt, ist hier an jeden gedacht? Ja. Ja, das ist auch wieder so ein Spruch. Ja, aber Sabrina, ich habe dir jetzt klar meine Meinung gesagt. Wir würden uns jetzt weiter im Kreis drehen. Ja. Meine Auffassung in der Sache ist, dass du klar auf ihn loszugehen musst und die Karten auf den Tisch legen solltest und dann musst du es ihr auch sagen. Und dann ist alles neu gemischt und dann muss man gucken. Das Praktische ist, er hat ja nächste Woche Geburtstag und also übernächstes Wochenende feiern wir dann, weil er hat halt wieder so am Montag hat er Geburtstag und ich glaube, dann rede ich mit ihm. Naja, ob das nun genau auf dem Geburtstag sein muss? Ja, aber dann präsentiere ich mich als Geburtstagsgeschenk so mit, ne? Also ach, das ist ja alles albern. Red unter vier Augen am Anfang vor dem Geburtstag mit dem und dann ist es gut. So, Sabrina, jetzt beenden wir dieses Gespräch. Ist okay. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Alles Gute. Okay, hau rein. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, morgen ist ja Themennacht, morgen heißt unser Thema schockierende Gewalt. Morgen möchte ich mit Menschen sprechen, die extreme Gewalt schon erlitten haben oder jemandem extreme Gewalt zugefügt haben, entweder in der Familie, in der Partnerschaft oder auf der Straße. Unser Thema morgen, extreme und schockierende Gewalt, ab 0 Uhr anrufen, während der Sendung natürlich auch gerne, oder mailen, domian@wdr.de. Heute freie Themennacht und ich bin jetzt verbunden mit der Heidi. Und Heidi ist 64. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Heidi. Ich möchte erstmal übermitteln, dass mein Mann immer gesagt hat, oh, Schatz, entschuldige, es ist ja Domian-Time. Ne? Mhm. Wenn er gesehen, ach nein, jetzt ist sie nicht ansprechbar. Also ein Lob an dich. Dankeschön. So, jetzt habe ich gestern deine Sendung das erste Mal seit langer Zeit wieder gehört. Ja. Und da hattest du ein Gespräch mit einem Mann, der seinen Vater wohl, da ging es um Sterbehilfe. Genau, der Vater wollte unbedingt sterben. Richtig. Und und zu diesem Thema wollte ich dazu beitragen, dass ich meinem Mann geholfen habe, zu sterben. Wann war das? Es war eine längere Zeit, also ich sag mal April ging die ganze Sache los und dann haben wir das... In diesem Jahr? Ja. Ja. Mhm. Ja, und durchgezogen bis... ich habe ihn begleitet im Krankenhaus, habe wie man so schön sagt, keine Kosten ich habe alles auf mich genommen. Was hat er denn für eine Erkrankung, Heidi? Es ging los mit der Galle und dabei hat man festgestellt, dass er einen Tumor in der Leber hat, einen Krebstumor. Jetzt sagst du mir, du hast ihm beim Sterben geholfen. Wie kann ich das verstehen? Ja, ich habe ihn einfach begleitet, indem ich gesagt habe, wir haben geredet, sofern er reden konnte. Mhm. Und da kam zum Beispiel so ein Spruch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, heißt das, dass du gehen willst? Mhm. Und da sagte er, ja. Und da ist er, weißt du, Schatz, wenn das dein Wunsch ist, dann gehe ich. Ja. Lag er zu dieser Zeit im Krankenhaus? Als nein, er das zu Hause. Ja. Alles zu Hause. Und wie ist er dann gegangen? Sehr friedlich. Hast du ihm in irgendeiner Weise geholfen, dass er stirbt? Natürlich, indem ich ihn wieder bemutigt habe. Ne? Du hast ihm aber kein Medikament verabreicht, dass das Sterben beschleunigt. Nee, umgekehrt. Er hat Medikamente haben müssen und hat sie dann plötzlich verweigert. Ah, ja. Und da habe ich gesagt, gut, wenn du die nicht mehr willst, dann lass mir die weg. Ja. Ne? Ja. Und dann, und das hat er bei klarem Verstand auch so gesagt, das möchte ich. Ja, ja. Mhm. Und es war Gott sei Dank zufällig ein Palliativarzt hier gewesen. Mhm. Und der hat auch nochmal mit ihm ein Gespräch geführt. Und der kam raus, das wusste ich allerdings selbst noch nicht, dass er jede künstliche Ernährung verweigert. Mhm. Will er nicht mehr. Ja. Na, das hat mir dann der Arzt gesagt. Hat denn dein Mann Schmerzmittel noch genommen? Ja, oder? Ich habe ihm Morphium verabreicht. Das hat er auch, das wollte er auch. Zum Schluss auch nicht mehr. Aber du hast es dennoch gemacht, um ihm gut, das zu erleichtern. Richtig. Ja. Na? Das heißt, dadurch, dass er die Medikamente nicht mehr eingenommen hat und du ihm sie auch nicht mehr gegeben hast, so meintest du das gerade, hast du ihm geholfen beim Sterben und wahrscheinlich das Sterben auch beschleunigt. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ob ich es beschleunigt habe. Aber ich sage ganz einfach mal, wie gesagt, mit dem Arzt zusammen besprochen. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, wissen Sie, weil ich habe gefragt, der Körper trocknet aus. Mhm. Na? Was mache ich dann? Und er sagt, wissen Sie was, er wird Durst haben und wenn er keinen Durst mehr hat, wird er sich verabschieden. Mhm. Und was ganz toll war, ich habe nichts davon gemerkt, als er eingeschlafen ist. Wie lange hat es denn gedauert von dieser Entscheidung, ich nehme nichts mehr ein und ich möchte keine Hilfe mehr, bis zu seinem Tod? Wie lange hat es gedauert dann noch? Von Donnerstag bis Montagmorgen. Das ging dann relativ schnell? Ja. Und er ist friedlich eingeschlafen? Ja. Mhm. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe neben ihm gelegen und habe das nicht gemerkt. Er hat keine Infusionen mehr bekommen? Er hat alles abgelehnt. Mhm. Hast du den Eindruck gehabt, dass er Durst hatte? Nein, er hat, wenn er Durst hatte, hat er von mir selbstverständlich, ich habe ihn rund um die Uhr gepflegt, und er hat, wenn er Durst hatte, hat er es von mir bekommen, und ich habe genau, wir haben halbe Liter Gläser, ne? Und da konnte ich abschätzen, was hat er nun getrunken oder... Hat er denn zum Schluss immer weniger getrunken? Ja, da hat am Samstag, wie gesagt, er hat abgeschlossen am Donnerstag. Mhm. Ja, und am Samstag hat er 250 Milliliter noch getrunken. Mhm. Ja, und da war mir klar, was passiert, Domian. Und ich wollte eigentlich gestern in einem bestimmten Zug reden, und habe jetzt, nachdem Rückruf war, eurerseits, habe ich gesagt, okay, bin trotzdem bereit, nochmal drüber zu reden. Mhm. Vielleicht kann ich anderen Leuten damit helfen, die solche eine Begleitmaßnahme häuslicherseits, ne? Ja. Das ist, also du bist mit dir ganz im Reinen, dass du das Richtige gemacht hast. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich auch, Heidi, muss ich sagen. Wie du es jetzt geschildert hast, finde ich das auch absolut in Ordnung, das so gemacht zu haben. Und auch die ganze große Familie, die er hat, die haben mir das alles bei seiner Beisetzung nochmal bestätigt, dass sie total damit einverstanden sind, wie wir zwei gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Du hast ihm so mit nochmal einen großen Dienst erwiesen. Richtig. Du hättest ihn gequält, wenn du ihn an einen Tropf hättest anschließen lassen oder künstliche Ernährung veranlasst hättest oder sowas. Genau. Und ich habe alles, was er wollte, habe ich respektiert. Und deswegen meine öffentliche Rede jetzt zu allen, die vielleicht mal in diese Situation kommen, einfach diesen gehenden Menschen zu respektieren und ihn gehen lassen. Mhm. Und nicht das, noch... Ne, mit. Das abverlangt natürlich auch eine gewisse Größe des Partners oder des Gesunden, dass man dann auch loslassen kann und gehen lassen kann und nicht klammert. Ja, und da muss ich dazu sagen, ganz ehrlich, wenn das jetzt noch ein paar Tage vergeht, in welchen tief ich vielleicht fallen könnte. Mhm. Aber ich habe bis jetzt die Kraft gehabt und habe ihn begleitet. Ja, und das war mir halt jetzt ein Anliegen, habe ich da. Finde ich gut. Finde gut, dass du angerufen hast und finde auch gut, dass du das so erzählt hast, weil du hast das sehr glaubwürdig und sehr, sehr klar erzählt auch. Und ich stehe da komplett auf deiner Seite und finde gut, wie du gehandelt hast. Und ich bin sicher, dass dein Mann das auch in der letzten Phase sehr wohl mitbekommen hat. Richtig. Und dich umso mehr nochmal am Ende seines Lebens geliebt hat. Das richtig, glaube ich schon. Obwohl ich halt diesen endgültigen Schritt nicht mitbekommen habe. Mhm. Aber ich bin sicher, ich habe gesehen, er ist friedlich wohl eingeschlafen. Genau, wie du es gerade erzählt hast. In seiner Misere, in seinem Schmerz und er hat loslassen können. Aber ich denke, nur so kann man einen Betroffenen begleiten. Mhm. Ja? Also, Heidi, was ich gerade noch fragen würde, ihr habt Kinder? Nein. Nein. Nein. Also du musstest das nicht mit den Kindern absprechen und nein. Abklären. Und das ist ja vielleicht für mich jetzt die schlimmste Phase, weil ich eben keine Kinder habe. Ja. Und das alles für mich allein durchstehen muss. Ja, aber ich schaff's. Ich habe vieles geschafft, Domian. Das glaube ich auch. Und das schaffe ich auch noch. Weißt du, wir sollten vielleicht an der Stelle nochmal so daran erinnern, dass alle Leute wirklich, finde ich, alle, auch ganz junge Leute, sollten eine Patientenverfügung erstellen, um all solche Dinge zu regeln. Richtig, damit, Domian. Wenn irgendjemand die Entscheidung treffen soll, weiß genau, woran er ist. Richtig. Und da war ich so dankbar drum, dass er selbst noch in der Lage war, für sich selbst genau, zu entscheiden. Genau, genau. Und dass ich nicht irgendwas entscheiden musste. Ja. Da war ich sehr froh drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich konnte ihn, es war eine Phase, er konnte halt nicht mehr. Mhm. Und ich wollte ihn mit solchen Dingen nicht auch noch quälen. Ja, verstehe. Ja? Verstehe. Ich habe einfach halt alles von, soweit ich konnte, von ihm ferngehalten, dass er ganz friedlich eben seinen Weg gehen konnte. Ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Ja, und er war sehr katholisch. Mhm. Ja, und auch das habe ich ihm besorgt, dass er da nochmal ein Zwiegespräch hatte. Mhm. Wir haben mit Diakon, Priester und er und ich zusammen gebetet. Ja. Na, also ich habe ihm wirklich alles auf den Weg mitgegeben, was ich machen konnte. Liebe Heidi, ja. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und dass du uns das so geschildert hast. Hm. Und mein Bedürfnis war, vielleicht gibt es in ganz Deutschland etliche Situationen, die so verlaufen, dass man das einfach mit auf den Weg geben genau, kann. Genau, du hast es auch gerade gesagt. Mhm. Das ist diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht könnt ihr euch daran orientieren. Genau. Na? Liebe Heidi, danke dir sehr und wünsche dir jetzt für die nächste Zeit, die sicherlich auch mit vielen Tiefs verbunden, Hochs und Tiefs oder mehr Tiefs wahrscheinlich verbunden sein wird, alles Gute und viel Kraft. Vielen Dank, Domian. Alles Liebe. Und dir noch alles Gute. Dankeschön, liebe Heidi. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Tanja ist hier und die Tanja ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's? Es geht darum, ich bin eigentlich innerlich ziemlich aufgewühlt, aber wirklich, glaube ich, sehr ruhig. Es geht darum, ich habe einen 15-jährigen Sohn, der eine kleine Liaison mit seiner ersten Freundin hat oder hatte. Wie alt ist denn die Freundin? Die Freundin ist 16 Jahre alt. Ja. Und es geht darum, dass die Freundin HIV infiziert ist. Und das ich eigentlich heute erst erfahren habe. Über wen hast du es erfahren? Über die Mutter. Warum ist das Kind HIV infiziert? Weiß ich nicht genau. Also die Mama hat gesagt, sie sei es von Geburt an. Mhm. Also vermute ich, dass die Mama das eben auch hat. Darüber hat sie aber nichts gesagt? Nein, sie hat nichts gesagt. Hatten denn die beiden einen Geschlechtsverkehr? Ja, schon. Zwei, dreimal. Geschützten Geschlechtsverkehr? Ohne Kondom. Sie hat gemeint, sie nimmt die Pille. Und aber warte mal, wenn sie 16 Jahre alt ist, ist sie ja fast erwachsen. Ja. Wenn die Mutter HIV-positiv ist. Das heißt, diese Mädel ist mit dem Thema HIV groß geworden. Ja. Dann muss ihr doch absolut verdeutlicht worden sein in ihrer Erziehung, dass man sich unbedingt immer schützen muss. Richtig, ja. Das war aber leider nicht so. Also ich... Wie erklärst du dir das? Was hast du für eine... Wie erklärst du dir das? Ja, es ist unglaublich. Also ich glaube, ich stehe auch noch so ein bisschen unter Schock. Ich muss dazu sagen, dass wir... ich bin alleinerziehend. Ich habe zwei Kinder, wie gesagt, der Große und der Kleine. Ja. Und es ist aber eine sehr intakte Familie. Also ich habe einen sehr guten Kontakt zum Vater von den beiden Kindern. wir kommen sehr gut miteinander aus. Wir haben. Hast du denn mit deinen Söhnen und auch mit dem Älteren offen über Sexualität früher schon gesprochen? Absolut. Aber absolut. Auch selbst wenn keine HIV-Infektion vorliegen sollte, müsstest du ihm doch auch dringlichst angeraten haben, dass er immer ein Kondom benutzt. Absolut. Dennoch hat er es nicht getan. Also das war absolut Priorität von mir und vom Vater. Wie erklärt er das denn jetzt? Nur weil sie gesagt hat, sie nimmt die Pille? Ja. Es ist schwierig. Sind die beiden jetzt getrennt voneinander? Nein, nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, mein Großer schläft und ich habe das eben ja so zwischen 9:30, 10 erfahren. Also da hat die Mutter mich angerufen von der Freundin und hat mir gesagt, ob ich das weiß. Und du kennst persönlich diese Frau nicht? Flüchtig. Durch die Schule mal, Elternsprechtag oder mal kurz beim Bäcker, also nichts Wichtiges. Wie lange sind die beiden denn schon zusammen? Kurz, 4-5 Wochen. Das ist so seine erste Liebelei. Und ja. Ich muss nochmal sagen, hast du nicht spontan die Frau gefragt, ja, warum warnen sie denn ihr Kind nicht? Doch, habe ich schon gefragt. Also ich war ziemlich sauer auf sie. Natürlich. Ich habe sie auch angeschrien. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat es nicht gewusst und sie hat gedacht, die Tochter erzählt es meinem Sohn und wir werden aufgeklärt. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe gesagt, sie wissen schon, dass sie hier mit Leben spielen. Das geht nicht darum, dass man sich nicht lieben darf, aber man muss sich ja schützen. Und ich habe gerade eine ganz verrückte Idee. Zum einen weiß ich es nicht, ob man HIV-positiv geboren werden kann. Kann man das? Hältst du es für möglich, dass diese Frau dir die Wahrheit sagt? Also die Wahrheit, nicht die Wahrheit sagt, meine ich. Aus irgendwelchen Gründen? Also sie sagte zu mir, dass die Silke, so heißt das Mädchen, dass die von Geburt an HIV-positiv ist. Dass aber dieser Virus oder diese Krankheit nicht ausgebrochen ist. Und okay, gehen wir davon aus, dass alles so stimmt, wie sie gesagt hat. Der Junge hatte zwei, dreimal, sagst du, Geschlechtsverkehr jetzt ohne Kondom. Ja. Das heißt, ab sofort kein Geschlechtsverkehr mehr ohne Kondom? Ja, natürlich. Und zum Arzt? Beratung, also, Beratung, sofort Beratung. Es muss natürlich eine gewisse Zeit vergehen. Sehr intensiv mit dem Jungen reden. Vielleicht eine AIDS-Hilfe aufsuchen oder eine Sexualberatungsstelle, wo man dann wirklich ganz detailliert alles nochmal durchspricht. Vielleicht auch du zusammen mit ihm. Also, es muss gehandelt werden. Ja, natürlich. Was sagt er denn jetzt zu der Situation, zu der neuen? Ich habe ihm nichts gesagt. Ach so, der schläft. Du hast ihn noch gar nicht. Ja, das war erst so zwischen 9:30, als mich die Mama da angerufen hat. Und möchte ihn natürlich jetzt auch gar nicht, also ich wollte irgendwie jetzt so von dir so eine Soforthilfe, weißt du, so okay, was mache ich jetzt? Also morgen sofort zum Arzt, aber wie sage ich das meinem Sohn, dass... Du musst es ihm genauso sagen, wie du es mir jetzt gesagt hast. Das geht nicht anders, er ist auch jetzt 15 oder bald 16, damit muss er sich konfrontieren, das geht nicht anders. Okay. Was hat denn die Frau gesagt, wie es weitergehen soll? Ich empfinde die Frau als sehr abgebrüht oder ich weiß gar nicht, wie ich das... Sie hat mir das sehr trocken erzählt. Dadurch bin ich sehr ausgerastet am Telefon. Ich weiß, ich wirke zwar jetzt sehr ruhig, aber ich bin ziemlich ausgerastet, weil ich das überhaupt, so eine Handlung gar nicht verstehen kann. Ich auch nicht. Ich habe auch, ich muss ja ehrlich sagen, irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Kann es sein, dass die auf dieser schlimmen Basis versucht, die auseinanderzubringen? Glaube ich nicht. Also gut, es wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit, klar, aber... Also sie ist abgebrüht, sagst du. Hat sie denn eine Perspektive aufgezeigt, ob die beiden jetzt weiter zusammen sein sollen und wie das funktionieren soll. Sie hat eigentlich nur zu mir gesagt, ob ich das weiß und ob mir dessen bewusst ist. Und dann habe ich war ja wieder Ochs vorm Berg. Mhm. Ich war ja auch schockiert. Überhaupt nicht. Wäre ich auch schockiert. Ist ja völlig klar. Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Mhm. Und war völlig schockiert, weil wir eigentlich so immer offen über alles geredet haben. Und klar habe ich ein bisschen geschimpft, weil ich gesagt habe, auch so mit Kondome, der erste sexuelle Kontakt mit 15, das ist okay. Das heißt, du hast mit deinem Sohn schon darüber gesprochen? Absolut. Moment, du hast mit ihm darüber gesprochen, dass sie Geschlechtsverkehr ohne Kondom hatten. Darüber habt ihr schon gesprochen. Richtig, ja. Aber da wusstest du noch nicht, dass das Mädchen wahrscheinlich HIV-positiv ist. Nein, überhaupt nicht. Ja, ich wollte es nur mal klar so stellen. Mhm. Ja, kein Problem. Das ist, du musst morgen sofort mit deinem Sohn zunächst reden. Ja, ich werde auch den Vater, also wie gesagt, wir haben ein super Verhältnis, es ist auch familiär, es ist überhaupt gar kein Problem, gar kein Thema. Mhm. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis und ich bin halt jetzt natürlich sehr ängstlich, dass, ja, und jetzt weiß ich nicht, weil ich, morgen zum Arzt und ich weiß nicht, Domian, wie lange dauert so ein Ergebnis? Ja. Weißt du da irgendwie? Das dauert schon ein paar Wochen. Mittlerweile hat sich in letzter Zeit etwas verändert. Früher musste man noch länger warten, aber eine Weile dauert es schon. Die ganz aktuellen Zahlen weiß ich nicht, aber eine Weile wird es dann schon dauern. Mhm. Ihr müsst einfach morgen zu einer richtig professionellen Beratung. Das heißt, meine Psychologin wird dich jetzt gleich nochmal anrufen und dir eine gute Beratungsstelle auch in eurer Gegend vermitteln. Und dann muss die Sache ihren Gang gehen. Hoffen wir, dass nichts passiert ist. Ich gehe auch davon aus, muss ich sagen. Hoffe ich zumindest sehr. Ja. Aber ich bin entsetzt über das verantwortungslose Verhalten dieser Familie, wenn es denn stimmt. Wenn es nicht so perfide ist, dass die sich das ausgedacht hat, um irgendetwas zu bewirken, muss man alles berücksichtigen. Das wäre natürlich ganz perfide. Aber im Moment müssen wir davon ausgehen, dass es stimmt. Ja, es bleibt einem nichts anderes übrig. Genau. Und wenn das nicht stimmt, dann ist diese Familie, diese Frau einfach nur noch krank. Ja. Und du musst mit deinem Sohn ganz offen reden, du musst ihm alles erzählen, was jetzt passiert ist heute und damit er eingebunden ist in all das, was jetzt geschieht. Das ist ja für ihn auch schlimm, das ist ja auch ein großer Vertrauensbruch, dass das Mädchen ihm das nicht erzählt hat. Ja, furchtbar. Und das wird ihn wird das ja auch absolut schockieren, dass das so gelaufen ist. Ja, dass diese erste Liebe, dieses erste genau. Ding da, ja, okay. Mhm. Machen wir das. Du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Ich danke dir, Domian. Ich drücke die Daumen, dass alles gut gegangen ist. Okay, danke. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Marianne. Marianne ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Marianne. Ja, guten Morgen. Hallo, Marianne. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's, mein Mann ist am 21. März verstorben. Ja. Aber er war weder krank noch sonst irgendetwas. Wir waren 38 Jahre zusammen und wären dieses Jahr 32 Jahre verheiratet gewesen. Ich sag mal, man geht abends, Samstagabends, zusammen ins Bett. Und am anderen Morgen lag er tot im Bett. Und ich komme einfach nicht darüber weg. Ich vermisse den so sehr. Ich bin erst einmal in meinem Leben alleine. Er hatte keinerlei Vorerkrankungen? Nein, der hatte vorher mal einen hohen Blutdruck, aber das war alles geregelt durch einen Arzt. Also der hatte ein Medikament bekommen. Also der hat freitags noch gearbeitet. Wir hatten noch unsere Enkelkinder. Bis am Samstag um 17 Uhr haben wir die weggebracht. Gehen nach Hause, in Ruhe einen Kaffee trinken. Ich war dann abends noch bei einer Freundin zum Essen. Ich kam nach Hause, der hatte noch Fußball geguckt. Haben wir noch gesabbelt. Ja, es war nichts. Gar nicht. An was ist er dann in der Nacht verstorben? Weiß man das? Ja, also man hatte auf dem Totenschein steht eben die Zeit drauf zwischen 2.30 Uhr und 9.50 Uhr, glaube ich, circa. Ja. Aber das konnte nicht sein. Ich habe gesagt, um 3 Uhr haben wir beide noch gesprochen. Nee, ich meinte, an was er verstorben ist. An was? Ja, eines natürlichen Todes, hat man mir gesagt. Ja. Und das steht auch auf dem Totenschein. Also man hat das nicht weiter, es gab keine Obduktion? Nein. Nein? Also ein Herz, was vermutet man? Ein Herzstillstand, ein Herzschlag oder? Man hat der, ich bin dann hinterher nochmal zum Hausarzt gegangen, weil man sagte, die Papiere kämen dahin und der sagte mir, ein Sekundentod. Hm. Kann man das so im Nachhinein, kann man das so diagnostizieren? Ja, so wie ich das geschrieben habe, denn ich bin dann, wie ich im Schlafzimmer kam, ich sah dann eben, weil er hat sich so auf die Bettkante gesetzt, hatte noch eine Flasche Mineralwasser sich geholt, die er zwischen die Beine hatte, und er hat noch ein Stück Banane gegessen, die lag auch noch auf dem Nachttisch. Also gehe ich davon aus, dass ihm nicht schlecht geworden sein konnte, oder sagt man eben, weil er hat dann eben noch was gegessen. Und dann bist du morgens aufgewacht und drehst dich rum und siehst, dass dein Mann tot ist. Nee, ich bin ausnahmsweise, warum auch immer, ich bin im Wohnzimmer auf der Couch eingeschlafen und ich bin in der Altenbetreuung tätig und muss sonntags morgens auch raus. Und mein Sohn rief mich an, der wollte noch mitgenommen werden. Und gehe dann ins Badezimmer und gehe dann ins Schlafzimmer und so habe ich ihn vorgefunden. Ich habe ihn noch an der Hand genommen, ich habe auch gesehen, er war sofort tot. Lag er friedlich? Ja, ich habe das ganze Haus zusammengeschrien. Ich hatte so einen Schock gehabt. Was macht man denn dann in dem Moment? Das ist doch so irreal. Das ist doch so unwirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Ich habe natürlich erst 110 angerufen, ich habe da auch einfach Polizei angerufen statt Krankenwagen. Wann? Ich habe meinen Sohn dann angerufen. Mein Sohn ist 26. Ja. Aber die waren auch, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also die beiden auch, die waren noch verabredet für Sonntag. Ist das euer gemeinsamer Sohn? Ja. Wir haben nur einen Sohn, ja. Und zwei Enkelkinder eben, aber der ist dann auch gekommen. Aber ich habe im Haus, ich habe das ganze Haus zusammengeschrien. Ich wollte nicht alleine in der Wohnung sein. Das ist einfach alles so, so unreal für mich gewesen. Das war am 21.3., sagst du? Ja. Und das Schlimme war, ich konnte auch nicht mehr in meine Wohnung rein. Ich konnte einfach nicht in meine Wohnung, sobald ich die Wohnung aufschließen wollte. Meine Hand fing an zu zittern. Ich konnte nicht mehr in meine Wohnung betreten. Wohnst du jetzt in einer anderen Wohnung? Ich bin dann, wir haben 25 Jahre gewohnt. Und also ich bin am 1.6. bin ich ausgezogen. Ich war die ganze Zeit bei meinem Sohn. Und habe zum 1.6. eine neue Wohnung beziehen können und bin am 1.6. ausgezogen, offiziell, laut Mietvertrag, nach 25 Jahren alleine. Also wir sind am 1.6. vor 25 Jahren zusammen eingezogen und dann ziehe ich da alleine aus. Hast du denn das Bett mitgenommen, in dem er gestorben ist? Nein. Und wir hatten gerade ein neues Schlafzimmer. Dann haben auch viele gesagt, wie kannst du denn? Aber ich kann nichts mitnehmen, ich bin so. Das heißt, du hast in dieser Wohnung quasi einen neuen Anfang gemacht, was das Wohnen betrifft. Ich habe mir eine neue Wohnung genommen, mir eine neue kleine Wohnung genommen, ja. Mit neuen Möbeln auch? Ja, verhältnismäßig. Ich meine, ich habe einiges mitgenommen, ich konnte mir das gar nicht finanziell erlauben. Ne? Ja. Klar, aber... Jetzt sind ein paar Monate vergangen. Ja. Aber das ist nichts. Nee. Das ist gar nichts. Nee, ich sag mal, über Tag geht's, ich habe meine Arbeit, ich habe auch gute Freunde an meiner Seite, aber man kommt nach Hause und die Wohnung ist leer. Und das Schockierende daran ist auch, dass es eben so plötzlich kam. Ja, dass man in keinster Weise auch vorbereitet war oder gar Abschied nehmen konnte. Man ist von heute auf morgen rausgerissen aus einer Welt, die nie wiederkommen wird. Ja, und wir haben so eine gute Beziehung geführt auch. Ich will das nicht so sagen, ne, aber es ist so, ich sag mal, symbolisch. Jeder hat den anderen geholfen. Wir haben keinen Streit gehabt. Wir hatten mal eine Meinungsverschiedenheit, aber ne, ich meine, da hat jeder seine Meinung. Aber und ihr seid keine alten Leute, seid 50 Jahre alt. War denn dein Mann auch so ungefähr in dem Alter? Mein Mann bist war 56 am 1. Februar geworden. Das heißt, ihr hattet sicher Pläne und Sachen, die ihr noch machen wolltet. Ja, genau. Ich bin am 10. August bin ich 50 geworden und wir hatten noch einen kleinen Urlaub geplant. Nichts dergleichen ist mehr. Also das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bin so ein lebenslustiger, oder wir beide waren sehr lebenslustige Menschen und haben gerne gelacht, haben viel unternommen in der Freizeit. Du hast vorhin gesagt, dass ihr 38 Jahre zusammen seid. Ja. Das ist ja irre lang, wenn du heute 50 bist. War das deine erste Liebe? Ja, ich war 13. Das ist ja Wahnsinn. Doch, das heißt, das war dann auch dein erster und einziger Mann bisher in deinem Leben. Ja. Ja. Das hat natürlich einen ungeheuren Stellenwert. Ja, ja, ja. Und ich bin auch so stolz darauf, dass das alles so, wir haben auch Hürden überwunden und immer zusammengehalten. Mhm. Wenn Schwierigkeiten waren, wir haben immer gesagt, wenn wir beide zusammenhalten, überstehen wir alles. Und wir haben so viele Hürden überstanden. Wie ist das denn jetzt in dieser neuen Wohnung? Hast du dich da einigermaßen... Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen eingelebt. Ja. Mittlerweile ein bisschen, ja. Du bist zum Beruf Altenpflegerin, sagst du? Nein, ich bin in der Altenbetreuung. Altenbetreuung. Also ich gehe zu alten Menschen, unterhalte die. Ach so, sowas. Oder dass die Angehörigen mal weggehen können. Und dann gehe ich dahin. Das machst du aber jetzt auch weiter. Und hast du das Gefühl, dass dich das schon so ein bisschen ablenkt und auch ein bisschen weiterhilft und so eine Struktur einfach für den Tag gibt? Ja. Finde ich auch wichtig. Hm. Ja, ja. Ich habe auch mehr Patienten übernommen, dass ich mehr mache. Vorher hatte ich nicht so viel gemacht, aber ich habe ganz, ich bin auch froh, dass ich den Job habe. Ich mache den auch unheimlich gern. Hm. Ich gehe gern zu den alten Leuten, die freuen sich, wenn sie mich sehen. Wohnt denn dein Sohn, der wohnt in der Nähe? Ja, der wohnt in meiner Nähe. Gutes Verhältnis, sagst du? Ein sehr gutes Verhältnis, ja. Das heißt, da ist schon auch eine Stütze von Seiten des Sohnes da. Dennoch ist das ein Schmerz, der trotz Stütze, den muss man alleine ertragen. Ja. Den hat man ganz tief in sich. Genau, ganz genau. Das ist so. Ich sage, jeder Freund, der da ist und jeder im Endeffekt, klar, die wollen mir helfen, aber im Endeffekt, Wie kommst du, wir telefonieren jetzt, es ist schon tief in der Nacht. Wie kommst du so in der Regel durch die Nächte? Ja, ich habe sehr, sehr lange ein Medikament genommen, dass ich schlafen konnte. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich das Bild immer vor Augen hatte. Ja. Ich hatte ganz viele Ängste gehabt. Ich hatte einmal einen Traum, da bin ich schreiend wach geworden. Ich habe mich vor meinem Schrei selber erschreckt, dass ich einmal in der Tür dann eben hier, ich mache die Tür auf und im Traum eben und er steht vor mir. Mhm. In seinem Schalker Jogginganzug, wie er gerne getragen hat. Also wir waren unheimlich Schalker Fan und wir sind zusammen ins Stadion gegangen. Wir haben eben also sehr lebensfroh, Leute wart ihr. Ja. Habt viele schöne Sachen miteinander gemacht und so hilfsbereit. Der war immer zur Stelle. 38 Jahre. Mhm. Jeden Morgen ist er als erstes aufgestanden und hat mir den Kaffee ans Bett gebracht. Mhm. Ne, zum Aufstehen und so, dass wir zusammen dann eben Kaffee getrunken haben. Wir haben ja schon viel in der Sendung auch gesprochen über so Selbsthilfegruppen, Vertrauende. Wäre das für dich etwas? Ja, ich wollte, aber hier, ich meine, ich habe jetzt, es stand schon mal in der Zeitung, aber da habe ich natürlich das nicht so wahrgenommen, ne? Aber im Moment finde ich hier bei mir überhaupt nichts. Du wohnst im Ruhrgebiet? Ja. Ja, da gibt es hundertprozentig Sachen, sage ich dir, ganz, ganz, ganz, ganz sicher. Sollen wir uns mal ein bisschen schlau machen für dich? Das wäre lieb. Ja. Ja. Also den Schmerz hast du natürlich alleine zu ertragen. Ja. Aber man kann es etwas abmildern, indem man spricht. Indem jemand zuhört. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man mit Menschen zusammen sind, ist die in ähnlicher Weise ein Schicksal haben, die etwas Ähnliches erlebt haben. Ja. Das sind alles Hilfsmittel, um über die schwere Zeit zunächst herüberzukommen. Ja. Marianne, sollen wir es mal so machen, dass wir dich anrufen? Ja. Wir gucken uns mal ein bisschen um und die Sabine würde sich bei dir gleich wieder melden und dann hoffen wir, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können. Ja, das wäre total lieb. Wünsche dir alles, alles Gute. Ja, danke schön. Und ich finde deine Tätigkeit auch sehr gut, wo du sicherlich vieles den Menschen auch Gutes tun kannst. Oh doch, die alten Leute sind so froh, wenn ich komme und freuen sich und ich freue mich auch, bei denen zu sein. Was auch eine Hilfe ist, wenn man in einer Trauerphase ist, wenn man Gutes anderen Menschen tun kann. Und du hast eine gute Zeitstruktur, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Liebe Marianne, leg bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ich bedanke mich. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Also, tschüss. 0800 220 50 50, 1.43 Uhr. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema schockierende Gewalt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schockierende Gewalt, sehr schlimme Gewalt, krasse Gewalt selbst erlitten haben durch jemand anderen. Und möchte gerne, wenn sich der ein oder andere traut, auch mit jemandem sprechen, der krasse Gewalt ausgeübt hat, jemandem anderen angetan hat, in der Familie, auf der Straße oder in der Partnerschaft, wo auch immer. Ihr könnt euch melden per Mail domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und morgen ab 0 Uhr sind wir da. Da könnt ihr schon anrufen und während der Sendung natürlich gerne auch. Heute weiter mit unserer freien Runde und hier ist Brunhild. Brunhild ist 62. Guten Morgen, Brunhild. Ja, hallo Domian. Hallo Brunhild, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist also eine Krankheit, und zwar ist das Acne Inversa. Acne Inversa? Ja. Das ist eine schlimme Form der Akne? Genau, ja, eine innerliche Akne. Eine innerliche Akne? Ja, also es ist jetzt nicht Pickel im Gesicht, wie man das kennt mit 15, 16 oder 13, sondern das kommt meistens nach der Pubertät mit 20, also mit 20, 30 Jahren. Und bei mir ist es bei 50 Jahren ausgebrochen. Wie bemerkt man eine innerliche Akne? Ja, das fängt an mit kleinen weißen Pickeln. Da ist dann so Hornzeug drin. Das ist so Grieß. Also zeigt sich doch nach außen etwas? Ja, es kommt dann raus, ne, an der Haut. Aber das Schlimmste wächst nach innen? Oder, ja, ja. Oder warum heißt das innerliche Akne? Ja, das heißt aus dem Grunde so, weil es von innen rauskommt. Und das verbreitet sich wie so Adern unter der Haut. Ach so. Und kommt mal da, mal da, mal da, mal da. Und beschreibst du mal genau, was man dann sehen kann. Wie sieht die Haut aus? Ja, die Haut sieht aus, erst sind diese weißen Pickel und dann bricht das auf, dann kommt Blut und Eiter und so weiter. Wie groß sind diese Pickelchen, die aufbrechen? Also bei mir sind sie nicht allzu groß, aber es gibt Leute, die haben da wirklich tennisballgroße Stellen. Und diese Pickelchen oder sogar dicken Pickel sind verteilt auf den ganzen Körper? Nein. Die sind also überwiegend im Intimbereich und an den Innenschenkeln. Ach. Bei Frauen unter der Brust oder unter den Achseln. Was ja äußerst unangenehm ist im Sommer auch, wenn man schwitzt, man genau, reibt. Und richtig. Das ist auch übermäßiges Schwitzen, ist also nicht gut. Ja. Enge Kleidung nicht. Solche Sachen. Juckt es auch? Das juckt, ja, genau. Brennt es? Ist es auch mit Schmerzen verbunden? Auch. Ja. Ich habe heutzutage, ich kann kaum gehen. Das ist mit 50 Jahren ausgebrochen. Du bist jetzt 62. Das heißt, seit 12 Jahren schlägst du dich mit dieser Erkrankung rum. Richtig. Erst nur ganz wenig und das hat sich also, das wird immer mehr. Die so schlimm ist, wie du gerade sagtest, dass du kaum gehen kannst, weil die Schenkel dann aneinander reiben und es zu weh täte. Genau. Oder man kann nicht richtig sitzen, weil man am Po was hat oder am Steiß. Du sagst, im Intimbereich geht es auch in den Intimbereich rein? Noch nicht. Aber das könnte auch noch passieren? Das kann auch passieren. Was sagen deine Hautärzte oder dein Hautarzt? Das ist das Tolle daran. Ich bin also gleich zu Anfang los und nichts ist passiert. Ja, ist ein Pickel, können wir nichts dran machen. Ich war in drei oder vier Hautkliniken. Nichts, null. Aber die müssten das doch nur gleich diagnostizieren können. Ja, jetzt vor einem Jahr hat mir das ein Hautarzt hier bei uns in der Nähe gesagt. Das gibt's doch nicht. Nach 11 Jahren hat dann erst ein Arzt die richtige Diagnose gestellt. Ja, und dann hat er gesagt, es ist Acne Inversa und tschüss. Hat mir Tabletten aufgeschrieben, also die so viel Begleiterscheinungen haben, dass man also alle 4 Wochen zur Blutuntersuchung gehen muss und alles untersuchen lassen muss, ob man alles in Ordnung ist, Niere, Leber und so weiter. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn du in Hautkliniken warst, deren Job das ist, sich den ganzen Tag mit der Haut zu beschäftigen, richtig, dass die so eine Diagnose nicht stellen können. Können die nicht. Und da war es auch schon so schlimm manchmal, wenn du in den Kliniken warst. Was haben die denn in den Hautkliniken zu dir gesagt? Ja, da müsste ich mitleben. Die haben irgendwelche Pillen aufgeschrieben oder Salben. Ja, haben die denn eine Diagnose gestellt? Nein. Die haben gesagt, wir wissen es nicht, damit müssen sie leben. Genau, richtig. Bist du denn sicher, dass die Diagnose jetzt stimmt? Jetzt stimmt sie, ja. Woher bist du sicher? Ich bin dann also, nachdem ich diese Diagnose hatte, ins Internet gegangen und habe mir dann das, was ich weiß, daraus gesucht. Und das deutet alles darauf hin und das ist stimmig. Das ist deine Erkrankung, meinst du? So ist es, ja. Wenn du im Internet fit bist, dann da gibt es doch viele Foren, wo du sicher auch Gleichgesinnte, also Menschen, die gleich Betroffene triffst. Was sagen die, was unternehmen die dagegen? Ja gut, die lassen sich operieren auch, ne, wenn es dann, ich habe noch nie so einen tennisballgroßen Dings gehabt, da Eiterpickel, ne? Bei mir sind sie vielleicht erbsengroß, aber das reicht auch schon. Das reicht schon aus, wenn das flächig über die Oberschenkel und den Intimbereich ist, unter den Armen ist das auch schon. Aber ich habe es nur im Intimbereich und es geht an den Oberschenkeln hinten runter. Bist du... Und am Po. Und am Po. Aber nur, es geht nicht in die Po-Falte rein. Ja, manchmal ja. Manchmal auch. Das heißt, es ist besonders unangenehm. Bist du verheiratet? Ja. Wie geht dein Mann damit um? Ganz gut. Ja? Ja. Doch. Wie ist das in intimen Situationen? ja, es ist oft nicht schön, aber nun, ist, da muss man halt mal zwischendurch eine Pause machen. Das geht ja nun mal nicht anders. Ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen, was andere Patienten im Netz schreiben. Okay, die sagen, die lassen sich operieren. Hast du nicht Tipps schon bekommen von Ärzten oder von Therapien, was man machen kann? Nein, überhaupt nicht. Nein? Nein. Man kann nur eben das ausschließen. Wie gesagt, erblich ist es bei uns nicht. Da habe ich jetzt nachgeforscht. Zu viel männliche Hormone habe ich auch nicht. Das habe ich auch nachgeforscht. Mhm. Zuckerkrank bin ich nicht. Ich rauche zwar, aber das kann es ja nun nicht sein. Ne? So, Acne Inversa heißt das. Genau. Richtig. Jetzt nutze ich wieder meine Plattform hier und frage meine Zuschauer und meine Zuhörer. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Da sind Millionen Menschen von betroffen und keiner weiß es wahrscheinlich. Oder ja, jetzt bitte ich aber die, die davon betroffen sind, auch wissen, dass sie diese Erkrankung haben, uns doch bitte Infos zu schicken und Tipps für Brunhild, dass wir es einfach weiterleiten können. Mhm. Ich kann es gar nicht glauben, dass man da nichts machen kann. Irgendwas muss man machen können. Man kann sich operieren lassen, klar. Ja, okay, aber darüber hinaus muss es auch noch was anderes geben. Mhm. Also, sollen wir es so machen? Ich biete dir das an, dass wir das gerne weiterreichen, was unsere Zuschauer und Zuhörer uns schicken an Infos, und wir reichen es an dich weiter und vielleicht ist für dich das eine oder andere interessant und es hilft dir weiter. Ja, es ist ja im November jemand auch bei dir gewesen und der hatte das auch, so ein junger Mann, und da bin ich da erst drauf gekommen. Ich wollte es eigentlich schon im November schreiben. Mhm. Dann habe ich das allerdings heute gemacht, ne? Okay. Und der junge Mann, der war ja auch ziemlich verzweifelt. Der hatte ja auch so viel OP schon hinter sich und. Gut. Und der wusste auch nicht, warum. Danke. Wieso, weshalb. Gucken wir mal, was sich jetzt ergibt, ob man über die OPs hinaus noch irgendwas anderes vielleicht auch machen kann. Okay. Brunhild, du nimmst bitte auf und heute werden wir uns nicht mehr bei dir melden, aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Okay. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Gitti und Gitti ist 59. Guten Morgen, Gitti. Hallo? Hallo, spreche ich mit Gitti? Ja. Hallo Gitti. Hallo, Domian. Ja, genau, ich bin's. Um was geht's bei dir? Du hattest ja heute Abend schon längere diese Themen Sterben und Tod. Ja. Und bei mir geht's halt um die Beerdigung. Ja. Inwiefern? Ja, da geht's halt darum, meine Mutter möchte gerne anonym beerdigt werden. Ja. Also praktisch in so einer... Ja, wirklich. Auf einer Wiese oder im Friedwald oder sowas. Ohne Namensnennung irgendwie verscharrt werden. Ja. Und da habe ich ein Problem damit. Und, Ist deine Mutter sehr krank? Meine Mutter ist einfach alt und natürlich auch krank, sehr krank. Ja. Und irgendwann wird natürlich jetzt, sie ist 85, irgendwann wird der Tag kommen, wo sie halt stirbt. Das heißt, da muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Genau. Was ja auch richtig ist. Genau, und meine Mutter ist Gott sei Dank eine sehr offene Frau. Ja. Also wir haben schon fast 5 Jahren, ja. Sowohl darüber, wie es mal sein soll, wenn sie eben in dem Sterbeprozess ist, und was ich da eben für sie beitragen kann. Also wir sind da sehr offen. Wie begründet sie das denn, dass sie gerne anonym beerdigt werden möchte? Sie möchte gerne anonym beerdigt werden, weil mein Vater ja noch ganz traditionell beerdigt worden ist, also mit einem Grab. Ja. Das kostet viel Geld. Mhm. Und überhaupt kostet das ganze Bestatten sehr viel Geld. Genau. Meine Mutter möchte gerne eben mir und... das ersparen. Ja, nee, also... Ja, genau. Sie möchte das Geld sparen und... Sie möchte es euch auch ersparen, dass ihr das ausgeben müsst, das Geld. Genau, wobei es uns, wir würden es gerne ausgeben. Und wenn du das so sagst, wir würden es gerne ausgeben, was antwortet sie dann? Nee, sie will es halt so. Also sie möchte einfach, das ist vor allem das Ding, wir sind völlig komplett verstreut über Deutschland, ne? Mhm, also ich bin an einem Ort, ihre Tochter, ihr Enkel nochmal woanders... Und wo wir uns halt noch im Weiteren hin versprengen, weiß kein Mensch. Ja. Also wir können wirklich... Ist denn dann, wohnst du und deine Mutter denn zumindest in einer Nähe? Moment, oder? Wohnen wir sehr, natürlich, wohnen wir zusammen. Und ich habe sie ja auch aus Berlin zum Beispiel hierher geholt. Hat sie denn vielleicht Angst, dass das irgendwann niemand mehr die Pflege des Grabes übernehmen kann? Ich glaube, das ist nicht so unbedingt ihr... Ja, vielleicht ja auch. Also es geht ums Geld letztendlich? Nee. Ja, um was denn sonst? Es geht nicht ums Geld. Es geht wirklich darum, dass sie, ja, einfach irgendwie wirklich ohne, dass, ja, du hast schon recht, ohne, dass wir irgendeine Verantwortung dafür haben, übernehmen müssen. Vielleicht will sie einfach auch so sagen, die Kinder, wer weiß, was die mal machen in ein paar Jahren, und dann müssen die sich nicht um das Grab kümmern und alles hat seine Ordnung. Vielleicht ist es auch sowas. Aber dass sie nicht den Wunsch hat, zu ihrem Mann ins Grab zu kommen. Der wäre ja in Berlin, und das würde bedeuten, sie ist jetzt ja hier, wenn sie dann hier stirbt, dann wird sie hier in Bayern sterben. Ach so. Und das Grab meines Vaters gibt es eh schon praktisch gar nicht mehr. Man kauft es ja für x Jahre irgendwie und es ist vorbei. Also, ich kann euch beide verstehen. Ich kann deine Mutter verstehen und ich kann dich verstehen. Nein, aber es geht jetzt eigentlich darum, dass sie, dass es gibt ja eine andere Möglichkeit, sich beerdigen zu lassen. Praktisch so ein Mittelding zwischen anonym und so einem Grab, ne? Ja, nämlich? Nämlich in einem Ruheforst. Ja. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Und die habe ich mir eben auch gerade jetzt hier am Mittwoch angeschaut. Also das ist so quasi so ein Wald, wo dann eine Urne unter einem Baum begraben wird. Stehen, ich habe das noch nie gesehen, stehen an diesen Bäumen dann so kleine Schilder mit den Namen? Genau. Ne? Ja. Genau. Also es ist ein Wald. Erstmal grundsätzlich ein Wald. Da muss sich niemand drum kümmern. Und dann, aber dennoch hat man einen Ort, wo man hingehen kann und trauern kann. Man geht auch in den Wald und kauft sich also praktisch eine Grabstelle an einem bestimmten Baum. Mhm. Also. Aber man muss sich jetzt dann nicht darum kümmern, da Blumen hinlegen und so. Nein. Nee, eben nicht. Aber ich finde das andere gerade schön. In diesem Wald darf man eben auch gerade gar keine so Blumen. Ja, genau. Hast du ihr das denn? Aber man kann aus den Naturmaterialien, die dort im Wald vorhanden sind, etwas machen. Also man kann aus Moos ein Herzle bauen oder aus Blättern einen Kranz oder was auch immer. Ich finde es sehr schön einfach. Und wenn man keine Zeit hätte, sich um das Grab zu kümmern, ist es auch nicht schön. Dann ist es auch egal. Hast du ihr das denn so erzählt, Mann, und erklärt? Ja, wir haben vor ein paar Monaten eigentlich, da gab es überhaupt erstmalig diese Möglichkeit, dass hier in diesem Ort so eine Beerdigungsmöglichkeit überhaupt entsteht. Ne? Da habe ich mit ihr drüber gesprochen. Da war sie ja sehr begeistert. Und ich habe natürlich dann auch ihr Wort genommen und habe gesagt, okay, dann soll das auch so sein. Und habe jetzt eben praktisch mit der Friedhofsverwaltung dieses neuen Friedhofs gesprochen. Habe dann auch, wollte eigentlich jetzt praktisch vorgestern es festmachen. Ja. An einem Baum praktisch, dass sie da ein. Also dann klingt doch alles schon, dann ist doch alles gut. Wie bitte? Dann ist doch alles gut. Nein, gar nichts ist gut, denn sie will nach wie vor, plötzlich will sie jetzt nach wie vor immer noch auf irgendeine blöde Wiese. Sie hat sich das anders überlegt. Nee, sie will einfach wirklich so verscharrt werden wie ein Hund. Sie hat sich das also anders überlegt, weil sie das vorher... Ja, anders überlegt, ja. Ich war am Wochenende zusammen mit meinem Sohn, wir haben uns das beide angeschaut. Also ich wollte ja auch ein bisschen so für mich Sicherheit. Stopp mal, ich will mal immer sagen, ich finde, das kann man nicht so sagen, verscharrt werden wie ein Hund. Ich finde, man muss das auch respektieren, wenn Menschen anonym beigesetzt werden möchten. Das passiert auch würdevoll. Das ist kein unwürdiges Verscharren. Das doch, in dem Fall schon. Weil diese Wiese, wo sie jetzt hier verscharrt werden würde, da ist praktisch wie ein dreieckiges Stück. Da sind an den Schenkeln sind praktisch die Urnengräber. Und in der Mitte ist praktisch diese Wiese. Und alle Leute gehen über sie hinweg, verstehen Sie? Ach so. Verstehst du? Sie wäre unter dieser Wiese da beerdigt und alle würden über sie hinweg. Das geht gar nicht. Also nun stehen da zwei Fronten, zwei Meinungen gegenüber. Sie will das unbedingt und du willst das andere. Genau. Ich finde ja immer, man soll das den Angehörigen überlassen. Bitte? Wem soll man es überlassen? Also ich finde, man soll das immer den Angehörigen überlassen, wie man beerdigt wird, weil die haben mit einem hinterher zu tun. Also im Prinzip solltest du es entscheiden können. Das wäre schön, wenn deine Mutter das so sehen würde. Weil du willst ja einen Ort haben, wo du dich verabschieden kannst und wo du hingehen kannst. Letztendlich, wenn es eine alte Dame ist und sie das ganz vehement so bestimmt und so jetzt auch sagt, musst du, finde ich, schon ihren Willen dann auch respektieren. Ja, das sehe ich auch so. Ich war ja, wie gesagt, kurz drauf und dran, jetzt diese Beerdigungsstelle sozusagen zu kaufen. Ich habe sie gestern gecancelt. Nachdem ich auch vor allen Dingen mit meinem Sohn gesprochen habe, dem habe ich ja auch diesen Ruheforst gezeigt. Und er hat aber zu mir gesagt, er kennt mich natürlich und hat gesagt, ey, wenn du es jetzt so machst, ne, dann wird es immer an dir nagen, ne? Ja, genau. Ich möchte eben eigentlich, also ich habe es jetzt erstmal gecancelt. Deine Mama ist doch noch nicht, liegt doch noch nicht im Sterben. Nein. Nein, aber vielleicht besinnt sie sich auch nochmal eins anderen. Ich möchte einfach, dass wir sie möglicherweise vielleicht umstimmen können. Ja, Gitti, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Gerne. Ja. In der Technik, Manny Pietmann morgen.